Eine Sendung wie diese über Sängerin aus Frankreich muss natürlich Françoise Hardy angemessen berücksichtigen. Die bis heute wichtigste Sängerin jenseits des klassischen Chansons. Schon mit ihren ersten Titeln 1962 brachte sie eine neue Farbe in die damalige Szenerie. Mehr an englischer Popmusik orientiert und nicht mehr nur dem Pariser Künstlerleben von Saint-Germain-des-Prés verbunden. Das Swinging London der 60er Jahre himmelte sie an, neben vielen anderen, Brian Jones, Mick Jagger von den Stones. Auch hier bei uns war sie populär mit deutschen Versionen ihrer Hits, Frag den Abendwind, wohl am bekanntesten. Françoise Hardy, geboren 1944, macht bis heute Musik, lebt ziemlich zurückgezogen in Paris, nimmt aber teil an gegenwärtigen Entwicklungen, lässt sich auch mal von den englischen Blur zur Zusammenarbeit einladen oder singt selbst mit Iggy Pop im Duett, Etienne Dao, einigen anderen und schreibt dabei auch noch fast alle Stücke selbst. Ich habe aus dem vorliegenden Oeuvre aus 38 Jahren für diesen Soundcheck drei Lieder ausgesucht, eben von 1973 En Dirait. Jetzt gleich das Titelstück ihres gerade erschienenen Albums Clair Obscur und dann direkt danach ihr allererster Erfolg von 1962. Also jetzt noch zweimal Françoise Hardy.